feststeht, dass sie keine uns bekannte Mutation in sich trugen, die für helle Haut sorgt, weswegen sie höchstwahrscheinlich dunklere Haut hatten als heutige Europäer. Auf Basis der DNA exakte Hautfarben herzuleiten, wird von vielen Genetikern kritisch gesehen. Man kennt ja nur die genetischen Signaturen, den Genotyp, der auf einer jeweils besonderen Kombination von Nukleotiden beruht. Welche konkrete Farbe aber damit einhergeht, wie das jeweilige Erscheinungsbild, der Phänotyp, aussieht, können wir nicht sagen, betont Wolfgang Haag. Es fehlen heute existierende entsprechende Jäger- und Sammlerreferenzpopulationen, also reale Individuen, an denen sich beobachten ließe, welch ganz konkreten phänotypischen Ausprägungen jenem Genotyp entsprechen, wie er sich aus dem Felsenbein der Schamanin rekonstruieren lässt. Zudem zeigt sich, dass wir es bei heutigen Völkern in der Tundra und Taiga Sibiriens in Sachen Färbung der Haut mit einer hohen Plastizität, also einem genetischen Potenzial, zu tun haben. Im langen Winter ist die Haut recht hell. Scheint dort jedoch einige Tage die Sonne, passt sie sich innerhalb weniger Tage an und kann sehr dunkel werden. In Sachen Hautfarbe der möglichen Schamanin lautet also unsere Bitte an Carol Schauer schlicht dunkler. Der Rest ist künstlerische Freiheit. Auf Basis dieser neuen Erkenntnisse hat Schauer sein Porträt der Frau aus Bad Dürrenberg als Schamanin farblich angepasst. Es schmückt das Cover unseres Hörbuchs. Wir sind stolz, auch erstmals ihr unverhülltes Antlitz präsentieren zu dürfen, wie es der Künstler auf der Basis ihrer Anatomie und Genetik rekonstruiert. Ein starkes und charismatisches Gesicht einer ganz besonderen Frau.